Eierwildbrettschütz und hab ein Weidrevier. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Weidrevier. Soweit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Soweit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Horrido, horrido, horrido, horrido, horrido, horrido, horrido, horrido, horrido, horrido. Soweit die braune Heide reicht, gehört mir alle Pirsch. Soweit die braune Heide reicht, gehört mir alle Pirsch. Ob Fuchs, ob Haas, ob Haselhuhn, ob Rehbock oder Hirsch. Ob Fuchs, ob Haas, ob Haselhuhn, ob Rehbock.